Viele meiner Befürworter hatten gehofft, dass ich an diesem Punkt hart bleiben würde. Aber dazu war ich zu lange Staatsdiener gewesen. Ich wollte nicht hohe öffentliche Ämter beschädigen, mochte ich auch deren aktuelle Inhaber nicht schätzen. Es war peinlich genug für Bundesbankpräsident Weber, dass er alle gegen mich erhobenen Vorwürfe öffentlich zurücknehmen musste. Mit dem Rücktritt wegen eines Buches, das viele meiner schärfsten Kritiker offenbar gar nicht gelesen hatten, bekam ich ohne eigenes Zutun eine Art Opferstatus zugeschrieben, der den Absatz des Buches weiter befeuerte. Ehe die öffentliche Debatte über die Inhalte des Buches überhaupt richtig begonnen hatte, war daraus eine Debatte über die Meinungsfreiheit in Deutschland geworden. Angela Merkel spürte den Druck und entschied kurzfristig, einer Preisverleihung für den dänischen Zeichner Kurt Westergaard in Potsdam beizuwohnen und sogar die Festrede zu halten. Feinsinnig erklärte sie dort, Sarrazin habe von seinem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch gemacht. Es sei aber keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, wenn er wegen dieser Meinungsäußerung sein Amt verliere. Während ich eine unübersehbare Menge zustimmender Leserbriefe erhielt, wurde die öffentliche Kritik an mir immer schriller. Dabei wurde mir immer klarer, dass ein großer Teil der Politiker und Journalisten, die mein Buch kritisierten und seinen Autor verdammten, dieses nicht oder nur höchst oberflächlich gelesen hatten. Von vielen Politikern hatte ich nichts anderes erwartet. Bei den Journalisten war ich zunächst irritiert. Ich merkte aber schnell, dass es zumeist gar nicht wirklich um eine kritische Auseinandersetzung mit den Inhalten meines Buches ging, sondern darum, seine Fragestellungen zu delegitimieren und bestimmte Schlussfolgerungen, auch wenn sie rein logisch zwingend oder zumindest schlüssig waren, für moralisch unzulässig zu erklären. Dazu zählten auch die Versuche, mich persönlich herabzusetzen und mir beispielsweise Rassismus vorzuwerfen. So zogen sich immer dieselben Falschbehauptungen durch bestimmte Medien, und es nützte nichts, ja wurde nicht einmal zur Kenntnis genommen, wenn ich sie mit Zitaten aus meinem Buch widerlegte. Das zieht sich in abgeschwächter Form bis heute hin. Ein Klassiker ist dabei die Behauptung, ich hätte geschrieben, Muslime seien genetisch dümmer als andere. Schon in meiner Pressekonferenz zur Vorstellung des Buches hatte ich die Integrationsmängel von Teilen der eingewanderten Muslime auf kulturelle Ursachen zurückgeführt und dies auch in meinem Buch immer wieder betont. Die Erblichkeit von Intelligenz spielt in meinem Buch bei der Diskussion von Zuwanderung und Integration gar keine Rolle. Sie kommt vielmehr bei der Analyse und Bewertung der in Deutschland schichtspezifisch unterschiedlichen Reproduktionsraten ins Spiel. Dieser Sachverhalt hat mit dem Einwanderungs- und Integrationsthema nichts zu tun, auch wenn er dieses teilweise überlagert. Jene, denen die Fragestellung und der Inhalt meines Buches nicht passten, die aber zu denkfaul, als Nichtleser zu uninformiert oder intellektuell ganz einfach nicht in der Lage waren, sich mit meiner Argumentation kritisch auseinanderzusetzen, zeigten eine Vorliebe für bestimmte herabsetzende Adjektive. Diese tauchen bis heute in manchen Medien stereotyp auf, wenn von meinem Buch oder mir die Rede ist. Wahlweise sprach und spricht man von Sarrazins kruden, provokanten oder dubiosen Thesen. Nur die Aussage, dass sie falsch seien, findet man interessanterweise kaum. Die Flucht ins Pejorative macht es leichter, innere Sperren gegen die Wahrnehmung ungeliebter Sachverhalte vor sich und anderen zu verschleiern. Frank Schirmacher, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hatte mein Buch gleich in den ersten Tagen des Vorabdrucks gelesen. In zwei Artikeln warf er mir vor, Quellen zu verdecken und mich für Eugenik auszusprechen. Beide Vorwürfe waren haltlos. Dazu weiter unten. Bei Erscheinen seines zweiten Artikels am 1. September hatte allerdings bereits eine Veränderung der öffentlichen Wahrnehmung eingesetzt. Die Art des Umgangs der Politik und vieler Medien mit dem Buchautor Sarrazin trat in den Vordergrund. Zudem ging bei allen Medien eine ungeheure Flut von Leserbriefen ein, deren Verfasser sich großteils auf meine Seite stellten. Auch Schirmacher entdeckte in den folgenden Tagen, dass der Fall Sarrazin, insbesondere wegen des fragwürdigen Verhaltens der Bundeskanzlerin und des Bundespräsidenten, auch Fragen an die Meinungsfreiheit in Deutschland stellte. Und in einem Interview mit der FAZ bekam ich Gelegenheit, auf alle aus Schirmachers Sicht offenen Fragen ausführlich zu antworten.